Wenn eure Sünden auch blutrot sind, so sollen sie doch schneeweiß werden. Und sind sie so rot wie Scharlach, sollen sie doch wie Wolle sein. Hölle, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Wenn eure Sünden auch blutrot sind, so sollen sie doch schneeweiß werden. Und sind sie so rot wie Scharlach, sollen sie doch wie Wolle sein. Entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Wenn eure Sünden auch blutrot sind, so sollen sie doch schneeweiß werden. Und sind sie so rot wie Scharlach, sollen sie doch wie Wolle sein. Herr, deine Gnade reicht so weit der Himmel ist, und deine Treue so weit die Wolken gehen. Wenn eure Sünden auch blutrot sind, so sollen sie doch schneeweiß werden. Und sind sie so rot wie Scharlach, sollen sie doch wie Wolle sein.